Willkommen nun zu unserem Hörspiel am Sonntagabend. Der 1955 in Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt, geborene Schriftsteller Jens Sparschuh ist für den hintersinnig-ironischen Ton seiner Prosa, aber auch seiner Hörspiele bekannt. 7 Jahre nach der Wende erschien sein Roman »Der Zimmerspringbrunnen«, eine subtile Zustandsbeschreibung ost- und westdeutscher Mentalitäten, voll verborgener Komik und ohne Larmoyanz. Die Hörspielfassung des Romans, in dem der abgewickelte Stasi-Mitarbeiter Hinrich Lobeck im Dienste einer Schwarzwälder Firma zum erfolgreichen Vertreter für Zimmerspringbrunnen avanciert, möchten wir Ihnen nun vorstellen. Martin Seifert verkörpert in dieser Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem letzten Jahr die exemplarische Figur des Hinrich Lobeck. Der Zimmerspringbrunnen von Jens Sparschuh. Als Jäger in den eigenen 4 Wänden. Liebe, rosige Zeiten sind in Sicht. Das Glück läuft Ihnen nun nach. Sie erleben eine unvergessliche Woche. Endlich. Mein Hallo-Berlin-Wochenhoroskop hatte grünes Licht gegeben. Beruf? Ein Plan entwickelt sich etwas ungewöhnlich. Kein Grund zur Beunruhigung. Treffen Sie Entscheidungen jetzt. Allgemeines, bleiben Sie gelassen. Durch überlegtes Handeln können Sie gewinnen. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Weiter, halt die Schnauze. Eigentlich wollte ich dieses wurstige Hallo-Berlin-Anzeigenblatt nicht mehr lesen. Ich schlug es nur wegen des Horoskops auf. Die Sterne lügen nicht. Punkt 1, Stichwort Liebesleben, überzeugte mich diesmal vielleicht weniger. Dafür aber umso mehr die Punkte 2 und 3, wobei letzterer geradezu speziell auf mich zugeschnitten zu sein schien. Es kann nur besser werden. Normalerweise wäre mir die unscheinbare Annonce unter den Stellenangeboten auch gar nicht aufgefallen. Und schon beim ersten Satz... Wenn Sie auf 5.000 D-Mark im Monat verzichten können... Hätte ich aufgehört, weiterzulesen. Brauchen Sie nicht weiterzulesen. Dass ich dennoch weiterlas, lag wahrscheinlich daran, dass mir das »Treffen Sie Entscheidungen jetzt« von Punkt 2 noch im Kopf herumgeisterte. Die Firma Pantherein... Pantherein... vertritt seit Jahren erfolgreich einen eingeführten Markenartikel und sucht für den Raum Berlin-Brandenburg einen engagierten Vertreter... Voraussetzungen, Fahrerlaubnis und Einsatzbereitschaft. Erfahrungen im Vertreterbereich wären wünschenswert, sind aber keineswegs Bedingungen. Fahrerlaubnis habe ich. Freitag Schnauze. Was sprach dagegen? Die Kreise, in denen ich mich bewegte, waren in den letzten Jahren immer kleiner, immer enger geworden. Eigentlich bewegte ich mich gar nicht mehr, sondern saß seit meiner Abwicklung nur noch in der Wohnung herum. Und Fakt war, zum 1.1. sollte wieder die Miete erhöht werden. Mein letztes Rückzugsgebiet, die Wohnung, war also in Gefahr. Dein Feuchtraumbiotop. Dein Feuchtraumbiotop, wie Julia es immer nannte. Alle meine Versuche, draußen im feindlichen Leben wieder Fuß zu fassen, waren bis dahin erfolglos geblieben. Inzwischen, nach über 3 Jahren erzwungenen Hausmannsdaseins, wurde das Leben in den 4 Wänden für mich zum täglichen Überlebenstraining. Du musst einfach wieder raus. Du musst unter Menschen. Dass mir die Wohnung immer mehr wie ein Tier vorkam, lag wahrscheinlich daran, dass ich mit Freitag eingesperrt war. Sobald ich meinen kleinen Hobbyraum, das geistige Schaltzentrum der Wohnung, das Hirn, verließ, hatte ich das Gefühl, allmählich verdaut zu werden. Mit dir kann man nicht mehr reden. Da kann ich mich ja gleich vor ein Aquarium setzen. Es gab ja auch nichts zu erzählen. Früher hatte ich mich tagsüber, während Julia im Büro war, telefonisch auf Stellenangebote gemeldet. Aber nach einer Weile, es genügte ja schon, dass ich auf Nachfrage mein Alter angab, hatte ich das Gefühl, einfach abgehängt zu werden. Beim Arbeitsamt galt ich ohnehin von Anfang an als schwer vermittelbar. War ich auch schon früher ein eher ruhiger Bürger gewesen, verfiel ich nun fast völlig in Schweigen. Ich beschränkte mich auf Ja und Nein, am Telefon zusätzlich noch ein geknurrtes Hallo. In komplizierten Fällen die Wörter eventuell, vielleicht oder mal abwarten. Lobeck! Lobeck! Oh. Früher war mir das peinlich, wenn plötzlich das Gespräch stockte, Schweigen eintrat. Jetzt begann ich es zu genießen. Sollten ruhig die anderen reden. Ach, es wäre ein Segen für uns alle, wenn du endlich wieder etwas zu tun hättest. Sogar für die Blumen und den Hund. Das muss näher erklärt werden. Natürlich, es war für die Topfpflanzen eine Umstellung, dass sie nun, seit ich zu Hause war, regelmäßig Wasser bekamen. Aber sie verfaulten nicht, wie Julia vermutete. Sie mussten nur lernen, umlernen. Sie hatten sich im Lauf der Jahre eben an das Lotterleben gewöhnen müssen. Mal Sturzbäche eiskalten Wassers, dann wieder lange, lange nichts. So war das doch früher. Wenigstens mein Hassolein sagt mir guten Tag. Ein weiterer Problemfall, Hasso von Rabenhorst. Soll ich etwa auch schwanzwedelnd zur Tür rennen? Allein die Art, wie Julia ihn immer in die Arme schloss, wenn sie von der Arbeit kam, als müsste sie das Hundetier jedes Mal aus meinen Fängen retten. Als sei es für den armen Hund eine Zumutung, den ganzen Tag mit mir eingesperrt zu sein. Da gab es nur eins für mich, Hobbyraum. Was Julia nicht wusste, ich hatte Hasso heimlich umgetauft. Hasso, du bist jetzt Freitag. Du bist jetzt Freitag. Ende der Durchsage. Heute war an Laubsägearbeiten nicht zu denken. Ich hatte Wichtigeres zu tun. Meine Panthereienbewerbung. Wie gewöhnlich hatte Julia gegen 7.15 Uhr unsere gemeinsame Wohnung verlassen. Eintrag ins Protokollbuch. Observationsobjekt J verlässt gegen 7.15 Uhr die eheliche Wohnung. In Klammer, lila Lippenstift. Oh, das ist ja toll. Vorausgegangen am Vorabend, telefonische Absprache der J mit einem gewissen Hugelmann oder Hugemann, offenbar der neue Abteilungsleiter. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es fielen im Gespräch wiederholt die Worte toll, das ist ja toll und... Wirklich? Das ist ja toll. Soweit das Protokollbuch. Von meinem alten Lebenslauf war für die Panthereienbewerbung leider nicht mehr viel zu gebrauchen. Vollständig gestrichen hatte ich zunächst den Passus, bin seit meiner Schulzeit überzeugter Vertreter der sozialistischen Ordnung, überlegte dann aber, ob sich nicht doch etwas davon retten ließe. Langjährige Erfahrungen im Vertreterbereich. Soll ich oder soll ich nicht? Antworten über Antworten. Einen Monat später der Antwortbrief der Panthereien. Eine Einladung zur alljährlichen Vertreterkonferenz nach Bad Sülz in den Hochschwarzwald. Eine gute Gelegenheit, einander in aufgeschlossener Atmosphäre kennenzulernen und zu überprüfen, ob nicht auch Sie ein neues Mitglied unserer großen, überaus erfolgreichen Panthereien-Familie werden können. Hochachtungsvoll Direktor Alois Boldinger. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich wankte ins Wohnzimmer, legte die 9. meine Lieblingssinfonie auf den Plattenteller. Mich selbst legte ich aufs Sofa. Die Platte drehte sich, alles drehte sich. Ich schloss die Augen und besah mich von innen. Die ganzen letzten Jahre zogen an mir vorüber. Sie entschwanden auf Nimmerwiedersehen im Dunkel der Vergangenheit, im Licht einer neuen Zukunft. Aber Mensch, das ist ja toll. Da war es wieder, das Hugelmann-Vokabular. Davon wusste ich ja gar nichts. Warum hast du denn nichts erzählt? Wirklich toll. Eintrag ins Protokollbuch. Ich kann mich mit Julias Gesamtverhalten nicht mehr einverstanden erklären. Recherchen in Sachen Julia Hugelmann verstärken. Den Schwarzwald kannte ich bisher nur aus der Serie. Aber er war auch so. Kaum war ich aus dem Zug gestiegen, merkte ich, dass es in dieser wahnsinnig aufgeräumten Weltgegend schwierig werden dürfte, unauffällig meine Zigarettenkippe zu entsorgen. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, dass es hier auch für mich schwierig sein würde, einen Platz zu finden. Rundum war ich von Bergen umstellt. Kein Fluchtweg. Lobeck, Hinrich Lobeck. Ja, hier. Firma Pantereien. Hinrich Lobeck, Zimmer 18. Am Abend ging ich noch ein bisschen mit mir spazieren. Mir fehlte Freitag. Ein Hund, auch wenn er einen hin und her ziehen will, gibt einem schließlich eine bestimmte Richtung, ein Ziel. Den Ortskern von Bad Sülz hatte ich in knapp 10 Minuten umrundet. Er war hell erleuchtet, wie eine Theaterkulisse, nur menschenleer. Ich studierte gerade die ausgestellten Firmenmodelle, eine weiße Jungfrau mit plätschernder Vase, ein römischer Kaskadenbrunnen, ein Edelstahlfrosch, aus dessen offenem Maul Wasser aufstieg, als ein großgewachsener Herr das Foyer durchschritt und damit die Gespräche der anderen Tagungsteilnehmer zum Schweigen brachte. Eine, man kann es nicht anders sagen, künstlerische Erscheinung. Das Gesicht vornehm gebräunt, das weiße Haar sorgfältig nach hinten gekämmt, Zweireiher, Seidentuch. Das musste der Chef sein. Herr Dr. Boldinger, das ist Herr Lobeck, die Berliner Bewerbung. Ah, der Herr Lobeck, das ist aber schön. Ich schlage mal vor, Sie schauen sich das heute erst mal an. Schnuppern ein bisschen bei uns rein und dann überlegen wir in den nächsten Tagen, bei einem Glas Wein vielleicht, wie es mit uns weitergehen könnte. Einverstanden? Einverstanden. Wozu brauche ich einen Zimmersprengbrunnen? Meine Herren, ein ZSB ist mehr als ein Luftbefeuchter. Stichwort Sinnkrise, Stichwort Zukunftsangst, meine Herren. Es geht darum, den Zimmerspringbrunnen als einen Ort spiritueller Ich-Erfahrung zu entdecken. Bewegung und Ruhe zugleich. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Konrad Ferdinand Meyer, der Brunnen. Der ZSB als kleine Oase der Lebensfreude. Ich glaube, das sollten wir so als vorläufiges Schlusswort mit in die Seminare nehmen. In diesem Sinne, ich danke Ihnen. Kurze Kaffeepause. Draußen war inzwischen ein kleines Buffet aufgebaut worden. Nicht alles in Boldingers Rede hatte ich auf Anhieb verstanden, aber die Art, wie der Direktor gesprochen hatte, abgeklärt, ohne Rechthaberei, immer das Ganze vor Augen, das hatte mir doch stark imponiert. Und dann das Gedicht, ich war noch ganz in Gedanken. Unversehens war mir dabei ein zähes Stück Schwarzwälder Schinken, das ich an keiner Stelle hatte durchbeißen können, in ganzer Länge in den Mund geraten. Ein atemberaubender Klumpen, mit dem ich still verbissen kämpfte. Na, Herr Lobeck, das ist alles sicher noch ein bisschen neu und ungewohnt für Sie. Wir müssen uns ja auch erst noch richtig kennenlernen. Die Mauer in den Köpfen überwinden, nicht wahr? Ich will es Ihnen klipp und klar sagen, Ihre Bewerbung hat uns sehr gefallen. Sie haben künstlerisch-handwerkliche Fähigkeiten, ganz wichtig. Sie fahren Auto, sehr gut. Sie haben eine Wohnung in Berlin. Und last not least, Sie haben einschlägige Erfahrungen in der Vertreterbranche. Und dunkle Punkte in Ihrer Vergangenheit gab es ja meines Wissens auch nicht. Der Schinkenkloß war ein Stück in den Hals hinabgerutscht. Mit einem kurzen, kräftigen Würger brachte ich ihn in die Ausgangslage, sodass ich zwar flach, aber wenigstens wieder regelmäßig atmen konnte. Wahrscheinlich waren Sie in der Partei, aber sonst liegt doch nichts vor. Ehe ich den Mund aufbekam, um, wie ich sie für diesen Fall parat hatte, ein paar orientierende Worte zu sagen, hatte er mir schon fest und aufrichtig die Hand gedrückt. In Boldingers Augen las ich ein stummes »Sag jetzt nichts, Hinrich«. Also, wenn Sie damit einverstanden sind, wir haben uns überlegt, dass wir Sie erst mal zu Strüwer stecken ins Verkaufsseminar. Dort einfach die Augen offen halten. Bei Strüwer können Sie alles lernen. Jetzt müssen Sie mich aber bitte entschuldigen. Auch ich ging gemessenen Schritts davon. Im WC stürzte ich in die Kabine. Erst nach der dritten oder vierten Spülung verschwand der rosig-graue Klops im gurgelnden Ausfluss des Klosettbeckens. Erste, wenn auch unerwartete Bestätigungen. Der Zimmerspringbrunnen an und für sich, das war völlig neues Terrain. Aber in den letzten 3 Jahren hat er sich ja alles fortlaufend erneuert. Ohne auch nur den Fuß vor die Tür zu setzen, hatte ich mein altes Heimatland verlassen. Beziehungsweise es mich. Sogar die Postanschrift hatte sich von heute auf morgen geändert. Jetzt neu. Überall war es auf diesen obszönen, schwarz-roten Werbeaufklebern zu lesen. Wenn man sich von vornherein auf die Seite der Verlierer stellt, ist man natürlich immer im Vorteil. Als moralischer Sieger. Nur ich kam mir vor wie der letzte Mohikaner, denn auch Julia war nicht mehr die Alte. Sie hatte sich zusehends verjüngt, zumindest äußerlich, während sie ansonsten einen merkwürdigen, einstudiert wirkenden Ernst an den Tag legte, als sei ihr bisheriges Leben, unser ganzes bisheriges Leben, nur eines auf Probe gewesen. Ein ZSB ist mehr als ein Luftbefeuchter. Nun also der Zimmerspringbrunnen. Bei Direktor Boldinger allerdings spürte ich deutlich von Anfang an, Zimmerspringbrunnen waren für ihn mehr als nur x-beliebige Produkte. Sie waren ein leise plätscherndes Nein zur rasenden Gesellschaft. Also hielt ich mich im Seminar strikt an seine Weisung, Augen und Ohren offen. Herr Nöstig, Sie sind bitte mal der Kunde. War ich doch schon letztes Jahr. Na, da wissen Sie ja, wie es geht. Herr Filzbach, Sie sind der Firmenvertreter. Alles klar. Bitte? Ding dong. Wenn ich hier mal unterbrechen darf. Herr Nöstig, Sie warten wohl gerade auf unseren Vertreter. Nö. Also, Sie sind beschäftigt. Womit denn? Ich bügle. Also gut, Sie bügeln. Plötzlich, Herr Filzbach. Ah, ding dong. Knarrt. Sehr richtig. Der Kunde öffnet die Tür nur halb. Guten Tag, Herr Nöstig. Das ist aber schön, dass ich Sie antreffe. Herr Nöstig, Ihr Bügeleisen, kann da nichts anbrennen? Oh ja, Mensch, bin gleich wieder da. Ich komme von der Firma... Herr Filzbach, verlassen Sie sofort die Wohnung. Das geht doch nicht. Entschuldigung. Da bin ich wieder. Staunend ungläubig folgte ich dem befremdlichen Geschehen. Umso befremdlicher war die Sache, als ich ja in meiner früheren Tätigkeit sehr oft Hausbesuche zu machen hatte. Da hat es aber schon genügt, nur kurz den Dienstausweis zu zeigen. Und schon öffneten sich mir Tür und Tor, wie von selbst. Es wurde sogar Kaffee gekocht. Also, unserem Kunden passt der Termin heute nicht. Das Bügeleisen hat gerade das Wohnzimmer in Brand gesteckt. Was nun? Na, ich frage ihn, ob ich nicht besser zu einem anderen Zeitpunkt... Na, dann fragen Sie das mal, Herr Filzbach. Herr Nöstig, wann würde es Ihnen denn mal passen? Stopp! Machen wir mal eine Zwischenauswertung. Was kann in den ersten 15 Sekunden alles falsch gemacht werden? Draußen klappt es ja, aber hier im Seminar, ich bin doch kein Schauspieler. Das ist aber schade. Außerdem unterbrechen Sie immer, Herr Ströver. Draußen sind Sie doch auch nicht ungestört, da werden Sie laufend unterbrochen. Ist jemandem etwas aufgefallen? Die Verabredung am Ende war nicht überzeugend. Richtig, das war grundfalsch. Der Kunde sucht in diesem Vorstadium spontan den Ausweg, Herr Filzbach. Und Sie haben ihm den Fluchtweg gezeigt. Die richtige Frage könnte sein, ich sehe, dass es Ihnen heute schlecht passt. Ich kann Ihnen folgende Ausweichtermine vorschlagen, am nächsten Dienstag oder am nächsten Donnerstag. Was gewinnen wir damit? Erstens, der Kunde hat die Freiheit, sich zu entscheiden. Zweitens, die grundsätzliche Ob-überhaupt-Entscheidung haben wir ihm aber schon unauffällig abgenommen. Tja, es ist aber auch schwer. Na gut, nehmen wir mal an, Sie haben bis jetzt alles richtig gemacht. Der Kunde bittet Sie in seine Wohnung. Das, was bisher so unerreichbar war, rückt in greifbare Nähe. Die Sesselgruppe im Wohnzimmer, dort wollen Sie hin, dort müssen Sie hin, dort wird der Kaufvertrag unterschrieben. Was passiert auf dem Weg ins Wohnzimmer? Ich überlege mir, wie ich das Gespräch anfangen könnte. Na, das hätten Sie schon vorher tun können. Denken Sie daran, der Kunde führt Sie durch seine Wohnung. Da sind lauter Anhaltspunkte links und rechts. Gehen Sie nicht achtlos daran vorbei. Wie eine Kamera nehmen Sie das alles auf. Unauffällig natürlich, sonst denkt der Kunde noch, wir sind Einbrecher. Schon in diesem Moment treffen Sie eine Vorauswahl, wo der Zimmerspringbrunnen stehen könnte. Und jetzt, Herr Nöstig? Setzen Sie sich doch bitte. Aufpassen, Herr Filzbach. Danke. Ich hoffe, Sie haben das jetzt nicht nur zufällig richtig gemacht. Unser Vertreter sitzt jetzt also rechts neben dem Kunden. Das wird wichtig sein, wenn es ans Unterschreiben geht. Lassen Sie sich nicht stören, Herr Ströver. Ah, Herr Boldinger, wir waren gerade fertig mit einem Übungskomplex. Danke erst einmal, Herr Filzbach. Sie haben unsere Aufmerksamkeit auf offene Fragen gelenkt. Damit ist unser Problemverständnis vertieft worden. Vielen Dank. Bitte. Ich staunte. Am meisten staunte ich bei der Vorstellung, dass eines Tages ich als Zimmerspringbrunnenvertreter wie ein Triebtäter draußen vor der Tür stehen sollte, beseelt von dem einen Gedanken, mit meinem Gegenüber aufs Wohnzimmersofa zu kommen. Den Kunden gebe zur Abwechslung mal ich. Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp? Na, wie ist das? Wollen Sie das nicht mal versuchen, Herr Lobeck? Natürlich. Ich hatte nicht aufgepasst. Auf dem Tisch stand jetzt ein nagelneuer Zimmerspringbrunnen, Modell Budenzauber. Ein neuer Übungskomplex hatte begonnen. Über meinen Rücken liefen mehrere Gänsehautwellen, als ich nach vorne ging. Die Ausgangslage. Wir haben alle, wirklich alle denkbaren Argumente gebracht, sind mithin am Ende unseres Lateins. Was aber macht unser Kunde? Er zögert. Tja, Herr Lobeck, Ihr Produkt gefällt mir schon, aber was den Preis betrifft, da sagt meine Frau sicher nein. Demonstrativ legte Strüwer den Kugelschreiber ab und schob ihn weit von sich. Ich nickte mitfühlend, das verstand ich. Sehr gut sogar. Ich musste an Julia denken und wie ich mit ihr um jedes Sägeblatt, jeden Sperrholzposten für meinen Hobbyraum gerungen hatte. Ja, das war es dann wohl. Wehmütig musste ich lächeln. Ade, Vertreterkarriere. Ich sah mich schon kleinlaut nach Hause kommen. Gewissermaßen zum Abschied drückte ich die Knöpfe des schicksalhaften Budenzaubers. Eine kleine schüchterne Fontäne stieg auf, von unten wechselnd grün und blau beleuchtet. Ein schönes, ein trauriges Bild, das sehr zu meiner Stimmung passte. Ich musste mein Taschentuch herausholen. Beim Anschalten war ich zu weit über das Gerät gekommen. Mein Gesicht war nass geworden. Das ist ja toll. Jetzt müssen Sie unterschreiben, Strüwer. Wenn Sie kein Herz aus Stein haben, müssen Sie jetzt unterschreiben. Also, ich unterschreibe. Das war toll, ist gar kein Ausdruck. Herrschaften, das nenne ich östliche Ruhe und meditative Kraft. Wie Sie in dieser scheinbar ausweglosen Situation einfach die Tatsachen haben sprechen lassen. Ja, auch wir hier im Westen können von Ihnen lernen. Danke. Ich war wie von einem zarten Donner gerührt. Als ich an meinen Platz ging, sah ich zu Boden. Am Abend versuchte ich im Aufenthaltsraum des Föhrenthaler Hofs, meine Gedanken zu sortieren. Sollte Bad Sülz tatsächlich zu einem Wendepunkt in meinem Leben werden? Es sah ganz danach aus, obwohl es sicher noch zu früh war, an diesen kleinen Erfolg große Hoffnungen zu knüpfen. Außer einem Fahrplanheft der Deutschen Bundesbahn aus dem Jahr 1988, einer zerlesenen Floristenzeitschrift und einem Fotobildband »Du, unsere schöne Heimat, der Hochschwarzwald«, war in der Nussbaumvitrine des Aufenthaltsraumes nichts zu finden. Also pendelte ich zwischen den bunten Fernsehprogrammen, die aus der grau-grünen Topfpflanzenecke herüberflimmerten, hin und her. Mein Gott. Ich dachte an Julia, an zu Hause. Und plötzlich, ich wusste nicht wie, kam es über mich. Ich musste einen Satz sagen, der mir so noch nie von den Lippen gekommen war. Ich liebe meine Heimat, die Deutsche Demokratische Republik. Die Einwandbehandlung. Ein wenig geglückter Versuch. Freitag musste mit herzerschütterndem Winseln auf sich aufmerksam machen, um mal rauszukommen. Der Haushalt entglitt mir immer mehr und sogar die Blumen ließ ich hängen. Mit Hilfe der Hefte, die mir Strüwer gegeben hatte, Frontberichte nannte er sie, bereitete ich mich auf meinen Einsatz vor. Julia schien anfangs von meinem Arbeitseifer nicht so recht überzeugt zu sein, bis dann tatsächlich, und auch für mich überraschend, die erste Pantareienüberweisung eintraf. Einmal kam Julia sogar zu mir in den Hobbyraum und wollte wissen, wie ich mir meine weitere berufliche Zukunft vorstellte. Na, was denkst du? Mal abwarten. Ein Gespräch in sachlich aufgeschlossener Atmosphäre. Aber dann, man stelle sich vor, fing Julia an, sich bei mir über Hugelmann auszuheulen, dass er sie angeblich ausbeute. Ist das nicht gemein? Lobeck, warum redest du nicht mehr mit mir? Eintrag ins Protokollbuch. Es ist eine Unsitte, wenn Ehefrauen bei ihrem Ehemann das suchen, was sie bei ihrem Geliebten nicht finden. Verständnis zum Beispiel. Alles klar? Alles klar. Die Wendungen kein Problem und alles klar gerieten in dieser Phase wie von selbst in meinen Wortschatz. Dann an einem Mittwoch, den ich im Protokollbuch wohlweislich als Freitag, als schwarzer Freitag verzeichnet habe. Strüwe hatte am Vormittag angerufen und mitgeteilt, dass es nun bald losginge. Dabei hatte ich das Kapitel Einwandbehandlung bisher sträflich vernachlässigt. Und genau hier gab es Nachholbedarf. Wenn Julia etwas gegen mich einzuwenden hatte, ließ ich das einfach von mir abprallen. Am Nachmittag setzte ich in der Eile den Topf mit den Resten meines Mittagessens, Spaghetti mit Ketchup, zwar unter Wasser, ließ ihn aber in der Küche stehen. Nur vergaß ich, dem Terrortier Freitag Futter und Wasser hinzustellen. Also? Die Küche bot ein Bild des Grauens. Mitten im Chaos von Ketchup, Spaghetti-Resten und Wasser hatte Freitag auch noch seine Notdurft verrichtet. Was hast du gemacht, du Hund? Er saß unter dem Küchentisch und hechelte mir von dort aus schuldbewusst zu. Julia musste gleich kommen. Unmöglich, bis dahin noch mit sichtbarem Erfolg die Aufräumungsarbeiten zu beginnen. Ich entschied also: Nicht mit mir. Im Hobbyraum harrte ich der Dinge. Merksatz 1. Bereiten Sie sich auf alle denkbaren Einwände vor. Dadurch gewinnen Sie die nötige Sicherheit. Hallo, ich bin da. Ich denke, ich tick nicht richtig. Lobeck! Merksatz 2. Nehmen Sie jeden Einwand ernst. Ihr Kunde wird sich ja irgendetwas dabei denken. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ich habe ja für alles Verständnis, aber wenn ich abends todmüde nach Hause komme, da will ich hier kein Schlachtfeld vorfinden. Hast du dir schon mal überlegt, wie ich mich fühle, wenn ich nach Hause komme? Ist dir eigentlich klar, dass du seit Wochen den Haushalt verkommen lässt? Immer sitzt du nur bei deinen Papieren. Merksatz 3. Unterbrechen Sie Ihren Kunden nicht. Sie könnten sonst wichtige Hinweise verpassen. Was hast du dir dabei gedacht? Also, wenn ich auch mal was sagen darf. Und dann sprichst du nicht mal mit mir. Also so nicht, mein Freund, so nicht. Merksatz 4. Treten Sie nicht als Besserwisser auf. Kunden mögen so etwas nicht. Ich gab es auf, etwas sagen zu wollen. Auch Punkt 5. Halten Sie Blickkontakt, hatte sich erledigt. Julia verließ den Hobbyraum. Du wirst schon noch sehen. Merksatz 6. Gehen Sie unklar formulierten Einwänden auf den Grund. Was werde ich sehen? Ach, weißt du eigentlich, wie wahnsinnig du mich aufregst? Das wusste ich nicht. Eintrag ins Protokollbuch. Julia findet mich wahnsinnig aufregend. Ich will, ich kann, ich werde. Ich will, ich kann, ich werde. Diese Erfolgsformel für positiv denkende Menschen im Kopf begab ich mich zum vereinbarten Treffpunkt. Meine ersten Schritte im Vertreterleben sollte ich also gemeinsam mit Strüwer machen. Kommen wir gleich zur Sache. Das Wichtigste ist jetzt, Neuland zu erschließen. Unsere Westberliner Stammkunden können wir nebenbei betreuen. Na, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht? Hier, bitte. Was ist das? Mieterverzeichnisse mehrerer Straßenzüge mit Angaben über Alter, Beruf und Wohnungsgröße. Donnerwetter. Donnerwetter, Lobeck. Wie sind Sie denn an dieses heiße Material gekommen? Tja. Aha. Es waren die Kundenlisten aus alten KWV-Beständen, mein alter Zuständigkeitsbereich. Bei der Durchsicht der Listen hatte ich streng darauf geachtet, lediglich solche Vorgänge auszuwählen, mit denen ich damals nur schriftlich befasst war. Auf keinen Fall wollte ich Leute besuchen, die mich noch von früher her kennen konnten. Äußerste Vorsicht war geboten. Ich setzte meine Sonnenbrille auf und versuchte, den Ereignissen cool und entschlossen entgegenzusehen. Achten Sie auf meinen Gesprächseinstieg, Lobeck. Ansonsten stillverhalten. Guten Tag, mein Herr. Ob wir denn mal... Papa! Ja? Guten Tag, Herr Wunschke. Schön, dass wir Sie antreffen. Gestatten Sie, ich bin Uwe Strüwer von der Firma Pantarein. Und das hier ist mein Mitarbeiter, der Herr Lobeck. Wenn Sie einen Augenblick Zeit haben, wir möchten Sie für ein Angebot interessieren, das gerade für Sie in Ihrem Beruf als diplomierter Meeresbiologe... Die Verwendung der alten Listen barg offensichtlich ungeahnte Risiken. Wer weiß, womit dieser, wie anzunehmen war, gewesene Meeresbiologe derzeit seine Brötchen, seine luftigen Westbrötchen verdiente. Das Schädlichste ist jetzt eine zermürbende Fehlerdiskussion. Strüwer verordnete einen Kurswechsel, wir verlegten uns auf Spontanbesuche und gingen auf gut Glück los. Ja, kommt drin, Jungs. Aber meinen Sie nicht... Na, warte, nur wollt ihr drin oder nicht? Ich denke, wir kommen später noch einmal. Ja, shit. Aber vergesst es nicht, ich warte auf euch. Es gibt ethische Grenzen, sich das Lobeck... Guten Tag, mein Name ist... Ich unterschreibe nichts mehr. Und wenn wir nun für Sie einen Sechser im Lotto hätten, Herr Heinrich? Gar nichts unterschreibe ich. Basta. Ja? Guten Tag. Schön, dass wir Sie antreffen, Frau... Döst. Frau Döst. Mein Name ist Uwe Strüwer. Wir haben ein Angebot für Sie. Ich hab genug von eurem Zeug im Haus. Wer ist es denn? Niemand. Hilde, lass die Herren nicht im Zuge hier im Treppenhaus stehen. Bitte sie doch herein. Würde dir so passen? Wenn wir im Augenblick ungelegen kommen, können wir gerne einen Termin vereinbaren. Herbert. Tut mir leid. Strüwer sah mich an. Ein Blick wie von Julia. Kurz hingeworfen, aber mit Langzeitwirkung. Als sei ich für meine Landsleute haftbar. Ich spürte auf einmal eine starke innere Anspannung. Augen schließen, ganz ruhig atmen, Gesichtszüge entspannen, lächeln. Lassen Sie es sich nicht so zu Herzen gehen, Lobeck. Manchmal hat man eben einen schwarzen Tag. Lobeck, was ist mit Ihnen? Alles klar. Nichts da, Schluss für heute. Auf dem Heimweg überlegte ich, was ich Julia von meinem ersten Arbeitstag berichten könnte. Das war nicht ganz einfach. Was kann und was soll ein Überraschungsangriff? Vielleicht sollte ich Studienheft 3 noch einmal durcharbeiten. Zu Hause fiel mir ein, dass ja Donnerstag war, der letzte im Monat. Alles klar, da traf sich Julia immer mit ihrer Freundin Conny, einer Radikalfeministin, zum Skatabend. Halt die Schnauze, Julia spielt Skat. Am nächsten Tag, ich hatte kaum geschlafen, schlug Strüwer vor... Merken Sie sich, Lobeck, wir sind keine Strauchdiebe, keine Klinkenputzer, wir vertreten ein hochwertiges Produkt. Jetzt versuchen Sie mal Ihr Glück und ich halte mich im Hintergrund. Als ich Schritte hörte und die Tür aufging, trat ich die Flucht an. Die Flucht nach vorn. Guten Tag, Frau Windisch. Mein Name ist Hinrich Lobeck. Ich habe ein Angebot für Sie. Darf ich? Danke. Ich stürmte geradezu die Wohnung. Ich kannte diesen Typ noch aus meinem damaligen KWV-Revier. Zielsicher bewegte ich mich auf den Kernbereich zu und stieß im Wohnzimmer auf die mir bekannte Problemzone, die sogenannte Durchreiche zur fensterlosen Küche. Eine Fehlkonstruktion, ein ständiges Ärgernis. Unzählige Anträge und Eingaben hat es in dieser Sache gegeben. Unzählige Termine, Ortsbegehungen und Rücksprachen. Ich war in meinem Element. Sehen Sie, Frau Windisch, und hierher käme dann also unser Modell. Auf die Durchreiche? So ist es. Meinen Sie wirklich? Ja, natürlich. Herr Strüwer, können Sie bitte für Frau Windisch das Modell Jona aus dem Auto holen? Alles klar. Wollen Sie vielleicht einen Kaffee so lange? Frau Windisch sah mich groß an. Wie war Ihr Name? Und auch ich war erstaunt. So viele Sätze waren mir schon lange nicht mehr über die Lippen gekommen. Strüwer sah blass aus, als er wiederkam, und nach der Vorführung des sprudelnden Walfisches ließ er mich dann auch mit Frau Windisch allein. Ich heiße Gabi. Gabi sagte mir später, mein zielsicher männliches Vorgehen hätte ihr imponiert, endlich hätte ihr mal wieder jemand ohne große Worte gesagt, wo es lang geht. Ich sei wohl jemand, der die Fäden fest in der Hand hielte und nicht lange fackele. Am liebsten hätte ich sie gebeten, mir das schriftlich zu geben. Für Julia. Ah! Im Haifischbecken der Gefühle. Niemand kann von mir verlangen, im Warenlager eines Halbirren zu hausen. Die erste Großlieferung, 76 Modelle vom Typ Jona, war eingetroffen und ich hatte Ströwer unsere Wohnung als provisorisches Zwischenlager angeboten. Natürlich hatte ich streng darauf geachtet, dass im Flur ein ausreichend breiter Trampelpfad geblieben war. Dass Julia eines Abends trotzdem stolperte, geschah meiner Meinung nach vorsätzlich. Dann, im ausgebrockten Tonfall einer Operndiva: Ich fürchte in dieser Wohnung, unter einem Dach mit dir, noch um meinen Verstand. Lobeck, ich sage dir zum letzten Mal, in deiner Gesellschaft kann man nur irre werden. Was soll denn da ich erst sagen? Ich befinde mich 24 Stunden des Tages in meiner Gesellschaft. Ich musste Julia einen Brief schreiben, um endlich Klarheit über unsere Verhältnisse zu erlangen. Ich wollte klipp und klar wissen, erstens, wie sie zu mir steht und zweitens, ob sie meinem weiteren beruflichen Werdegang gegenüber aufgeschlossen ist. Nach reiflicher Überlegung schrieb ich: Wenn du meine Art nicht erträgst, dann nimm dir doch einen Stoffhasen. Wahrscheinlich hatte ich den richtigen Ton doch nicht getroffen. Jedenfalls hatte Julia auf die Rückseite des Zettels, den ich ihr auf den Küchentisch gelegt hatte, ein großes Jawohl geschrieben und darunter eine Telefonnummer, unter der sie zu erreichen sei in dringenden Fällen. Ich rufe bei Hugelmann an und verlange die unverzügliche Herausgabe meiner Ehefrau. Allerdings war es gar nicht Hugelmanns Telefonnummer, sondern die Nummer von Conny, die also mit Julia und Hugelmann unter einer Decke steckte. Ich stellte mir das bildlich vor. Mir wurde elend. Wir beide sind jetzt ganz allein auf der Welt, Freitag. Freitag, nimm dich zusammen. Wir haben zu tun. Ich trocknete meine Tränen und begann, die Wohnung gemäß meinen Arbeitsbedürfnissen einzurichten. Das heißt, Aufstellung und Inbetriebnahme der Jona-Modelle. Die Nach-Julia-Ära hatte begonnen. Was ist los, Freitag? Eines Abends, ich saß über der Routenplanung für den nächsten Tag, nahm ich einen unbestimmten Geruch in der Wohnung wahr. Dass Freitag sich so auffällig ruhig verhielt, war kein gutes Zeichen. Schweigt er, ist meist Gefahr im Verzug. Und wirklich wieder, wie schon so oft, war es der Hund, der folgenschwer weichenstellend in mein Leben eingriff. Hund, was hast du wieder angestellt? Sicher, in dieser bewegten Zeit war ich meiner Aufsichtspflicht dem armen Tier gegenüber nur unvollständig nachgekommen. Heute hatte er kein Wasser bekommen. Aber musste er deshalb das Becken eines Jona-Modells leerschlurfen? Bloß verzieh dich! Nein, kein Fernsehen mehr! Das Gerät war heiß gelaufen. Es roch nach versenktem Gummi. Statt einer Wasserfontäne stob der Walfisch nur eine dünne Rauchwolke aus. Und er versank auch nicht in den Fluten, denn das Becken war ausgetrocknet. Als ich ihn nur einmal kurz berührte, löste sich der Walfisch von seiner Säule. Die Bilanz des Abends, ein ruiniertes Jona-Modell und ich ratlos. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, muss man etwas tun. Später bin ich oft gefragt worden, ob vielleicht Auferstanden aus Ruinen mich inspiriert hätte. Ich weiß es nicht. Beim Heimwerker arbeiten die Hände. Ist erst einmal der erste Schritt getan, folgen die anderen wie von selbst. Aus meiner KWV-Zeit hatte ich Geschenkartikel, 250 Kugelschreiber in Form des DDR-Fernsehturms herübergerettet. Was ich nun herausfand: Schraubte man so einen Kugelschreiber auseinander und nahm Mine und Feder heraus, ergab sich eine ideale Hohlform, in die der Jona-Wasserzuleitungsschlauch genau hineinpasste. Wegen des gekürzten Schlauches aber musste ich auch den Fernsehturm ein Stück kürzen. Dadurch wurde er zum Kegelstumpf, was wiederum den Gedanken nahelegte, um ihn herum eine Vulkanlandschaft entstehen zu lassen. Und so weiter. Kurz und gut, spät nach Mitternacht, der Sünder Freitag schlief schon längst, war aus Jona ein neues, völlig verändertes Modell geworden. Als ich den ersten Probedurchlauf machte, wusste ich sofort: Atlantis. Es muss Atlantis heißen. Den goldenen Schriftzug auf dem Kugelschreiber Berlin, Hauptstadt unserer Republik, kratzte ich weg. Damals dachte ich noch, es würde bei diesem Unikat bleiben. Als ich später mit Atlantis in Serie ging, ließ ich ihn einfach stehen. Im Würgegriff des Kleinhandels. Lobeck, Sie übernehmen zwischenzeitlich den Außendienst. Ich werde verstärkt konzeptionell arbeiten. Strüwer widmete sich der Büroarbeit und der Erforschung der Sitten und Gebräuche der Ostdeutschen. Ich bin froh, dass ich den Ostdeutschen nun aus eigener Anschauung kennenlerne. Und ich zog beinahe täglich allein los. Morgen für morgen, wenn ich die Wohnung, meine Höhle verließ, sah ich mir nun zum Verwechseln ähnlich. Anzug, Aktenkoffer, Augenaufschlag. Angriffslustig. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Du musst deinen inneren Schweinehund bekämpfen. Aber warum eigentlich? Jona löste bei den meisten Kunden nur zersetzende Blicke und ratloses Schweigen aus. Ein ähnlicher Überraschungserfolg wie bei Gabi war mir nicht mehr gelungen. Die Tagesbilanz war meistens miserabel. Kopf hoch, Lobeck. Sie wissen ja, stetes Wasser und so weiter. Die Sache läuft doch allmählich von selbst. Eintrag ins Protokollbuch, dass ich nicht lache. Auch auspacken. Auch auspacken. An diesem Tag hatte ich mich entschlossen, einen entscheidenden Vorstoß in Sachen meines Atlantis-Modells zu wagen. Es lag in einem Karton bereit. Mein Plan war, Atlantis im Gefolge von Jona diskret durchzuschmuggeln, eventuell sogar gegen Preisnachlass. So wie die Dinge liefen, musste es ja doch bald zur peinlichen Schlussabrechnung kommen. Da wollte ich nicht auch noch damit belastet sein. Auch auspacken! Als Jona bei der Familie, die mir am Wohnzimmertisch vollzählig gegenüber saß, die übliche Irritation auslöste, konnte ich nicht anders. Ich holte den fraglichen Karton hervor. Aber das ist ja... Ja, wirklich. Was ist das, Papa? Was? Ja, das ist... Atlantis sprach für sich. Als ich dann im Probelauf die Kupferplatte mit dem darauf befestigten Fernsehturm aus dem Wasser emporhob... Der Fernsehturm, Matthias, nur gucke doch mal der Fernsehturm. ...war das Unterschreiben des Kaufvertrages nur noch eine Formsache. Ich mag aber lieber den Walfisch. Ich auch. Ruhe, das versteht ihr noch nicht. Ich offen gestanden verstand es auch nicht ganz. Immerhin die Intuition, oder was immer es gewesen sein mag, hatte mich also auf den richtigen Weg geleitet. In mühseliger Nachtarbeit hatte ich nämlich ausgerechnet die Umrisse der DDR, meines untergegangenen Landes, aus der Kupferplatte herausgesägt. Vielleicht war es ja auch aus einer Laune heraus geschehen. Oder weil an einer Ecke der rechteckigen Kupferplatte ein Stück herausgebrochen war, so dass sich wie von selbst die DDR-Form ergab. Wie auch immer, der Erfolg war überwältigend. Nee, sowas. Der Fernsehturm. An diesem Tag begann mein Siegeszug mit Atlantis. Es würde zu weit führen, wollte ich alle Stationen dieses Siegeszuges aufzählen. In manchen Fällen bin ich sogar ausdrücklich um Diskretion gebeten worden. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Tagsüber hastete ich von Kunde zu Kunde. Wir haben schon viel von dir gehört, Hinrich. Freut mich, dass du zu uns gefunden hast, Genosse. Nachts saß ich in meinem Hobbyraum und frisierte Stück für Stück die Jona-Modelle um. Der Erfolg, den ich mit Atlantis hatte, war mir unbegreiflich, ja bisweilen auch unheimlich. Die meisten behandelten ihn wie einen Kultgegenstand. Bekommt der DDR-Heimatvertriebenenverband Mengenrabatt? Lag es vielleicht daran, dass ich so lange abgeschirmt in meinem Hobbyraum vor mich hin vegetiert hatte und die große Welt draußen nicht mehr begriff? Freitag, die Zeiten haben sich geändert. Allerdings spürte auch ich manchmal, wenn ich an früher dachte, so etwas wie einen Phantomschmerz. Ich habe eine wichtige Nachricht für Julia. Was ist es denn? Ich glaube nicht, dass sie mit dir sprechen möchte. Ein Brief. Von wem? Etwa von ihrem Stoffhasen? Conny, gib mir meine Frau. Ist dir eigentlich klar, wie sehr Julia unter der Trennung leidet? Sogar jetzt noch, wo du sie aus der Wohnung getrieben hast, macht sie sich Sorgen um dich. Was ist nun? Kann ich Julia sprechen oder nicht? Ich sag dir was. Du hast Julia gar nicht verdient. Nein, das habe ich nicht verdient. Ja, Lobeck, wer ist da? Strüwer hier. Na, wie geht es? Ah, Herr Strüwer. Der Knoten ist geplatzt, Lobeck. Ich wusste es. Ich habe unsere Bilanz der letzten Wochen vor mir. Jona ist ein Knüller. Das müssen wir feiern. Insgeheim hatte ich gehofft, Julia würde zurückrufen. Aber auch am nächsten Tag meldete sie sich nicht. Dabei wäre ich unter Umständen sogar bereit gewesen, ihr ihren Hugelmann zu verzeihen. Am Abend erwartete mich Strüwer in seinem Hotelzimmer mit einem Blumenstrauß und einer Flasche Champagner. Dass die Erfolgsbilanz nicht auf Jona, sondern auf das Konto von Atlantis ging, konnte er nicht wissen. Ich hatte mich nicht getraut, es ihm zu sagen. Das war ja kein Leben bei euch. Richtig gelebt habt ihr doch nie. Die Wahlen waren keine Wahlen, die Straßen keine Straßen, nicht mal die Autos waren Autos. Innerlich musste ich ihm in allen Punkten Recht geben. Aber was zum Kuckuck war es dann, was wir die ganze Zeit getrieben hatten? Man muss es schon selbst erlebt haben, um es nicht zu verstehen. Übrigens, ich bin der Uwe. Hinrich. Hinrich, ich würde gern mal deine Gedanken lesen. Weißt du, manchmal bist du wirklich von abgrundtiefer Bescheidenheit. Der Alte hält große Stücke auf dich. Und wenn ich erst mal Vertriebsleiter Ost bin, dann mache ich dich zum Stellvertreter und wir ziehen die Sache ganz groß auf. Deine alten Verbindungen scheinen ja wirklich Gold wert zu sein. Wie bist du eigentlich an die Kundenlisten herangekommen? Mir ist es ja egal, aber wissen täte ich es schon gern. Von meiner alten Firma. Aha, von der Firma. Strüwer musste schon vorher getrunken haben. Er wechselte abrupt von einem Thema zum anderen. Ja Gott, Stasi-Mitarbeit. Also wenn du mich fragst, wenn einer das Zeug dazu hatte, Menschenskind, warum denn nicht? Aber sagen sollte er es dann schon mal, wenigstens seinen Kollegen. Finde ich auch. Also, Uwe. Ja? Ich muss jetzt los. Zu Hause ließ ich Freitag an dem Blumenstrauß von Strüwer schnuppern. Seine feuchte, blütenbestäubte Hundeschnauze rieb er an meinem Hosenbein ab. Ich putzte mir gerührt die Nase. Julia fehlte mir wirklich sehr. Das tut dir gut, das brauchst du nicht, ne? Lassen Sie mich. Was haben wir da für einen Karton? Eine kleine süße Sauerei. Das ist ja die Höhe. Das kannst du ja auch haben. Na, hören Sie auf. Du drohst mir. Wenn Sie mich das nicht lassen. Das gefällt mir aber gar nicht. Erst die Worte Gewerbeaufsicht und Polizei holen brachten die Dame mit der Peitsche zur Besinnung. Als ich endlich den Grund meiner Anwesenheit klarstellen konnte, zog sie schnell einen Bademantel über ihre nackten Hautpartien, die von wenigen zerrissenen Uniformteilen drapiert waren. Physiotherapeutische Massagepraxis. Von wegen. Entschuldigen Sie, das ist mir aber wirklich peinlich. Frau Manuela, ihr bürgerlicher Name ist mir unbekannt geblieben, ließ mich erst gehen, als ich ihr 100 Mark hinstreckte. Ein Teil der Leistung wäre schließlich erbracht. Nein, die Vertretertätigkeit war kein Honiglecken. Am nächsten Morgen hielt ich es vor Schmerzen kaum aus in meiner Haut. Ja? Guten Morgen, Herr Lobeck. Wie geht es Ihnen? Sind Sie wohl auf? Alles klar, Herr Boldinger. Kollege Strüwer hat ja wahre Wunderdinge über Sie berichtet. Nur immer weiter so. Der Blick geht nach vorn, nicht zurück in die vielleicht auch dunkle Vergangenheit. Herr Lobeck? Ja, nach vorn. Ja, und dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass demnächst der Vertriebsleiter Ost Hinrich Lobeck heißt. Nein. Naja, Sie haben natürlich recht. So etwas will gründlich überlegt sein. Am besten besprechen Sie das heute Abend mal in aller Ruhe mit Ihrer Frau. Heute Abend? Ja, das würde passen. Übrigens, ich verstehe Sie viel besser, als Sie sich das vorstellen können. Wissen Sie eigentlich, wo ich geboren bin? Nein. Birna, ich komme nämlich auch von drüben. Das, was Sie und Ihre Landsleute jetzt durchmachen, der Zusammenbruch und das alles, das muss doch wehtun. Und ich verstehe das sehr, sehr gut. Das sollen Sie immer wissen. Herr Lobeck? Ja? Ja, also gehen wir an die Arbeit, Herr Lobeck. Wie sagt doch der Dichter? Gott versah euch mit zwei Händen, dass sie doppelt Gutes spenden. Übrigens, sagen Sie mal noch nichts zu Strüwer, mit dem muss ich selbst noch sprechen. Oh, Uwe, du ahnungsloser Knabe. Du legst beim Chef ein gutes Wort für mich ein und ich, undankbarstes Geschöpf aller Zeiten, bringe es nicht mal fertig, deine hübschen, ja doch, hübschen Walfische unter die Menschen zu bringen. Bringe es nicht mal fertig, dir die Wahrheit zu sagen. Und nun soll ich, das ist der Dank, auch noch Vertriebsleiter werden. Wirklich toll, dein Hobbyraum. Schade, dass deine Frau auf Dienstreise musste. Ich hätte sie gerne kennengelernt. Wo ist sie denn hingefahren? Mensch, das ist doch schön, mal so in aller Ruhe über alles quatschen zu können. Strüvers, ich meine Uwes Verhältnis zu mir, hatte sich in den letzten Wochen grundlegend verändert. Er traf keine Entscheidungen mehr alleine, fragte mich bei jeder Kleinigkeit, achtete auf jede Äußerung von mir. Außerdem hatte er begonnen, sich sehr auffällig für mein Privatleben zu interessieren. So viel Aufmerksamkeit und Anteilnahme, das war ich gar nicht mehr gewöhnt. Das tat mir gut. Es ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich von gegenseitiger Zuneigung spreche. Als er eines Tages behauptete, auch er sei ein fanatischer Bastler, ob wir denn nicht mal gemeinsam nach Feierabend, konnte ich die längst fällige Einladung nicht mehr umgehen. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Sag mal, Hinrich, jetzt, wo wir hier ganz ungestört und für uns sind, wäre es denn nicht mal an der Zeit für ein Geständnis? Von Mann zu Mann. Hä? Willst du mir etwas sagen, Hinrich? Wieder dieser treuherzige Blick. Da wusste ich es. Plötzlich war mir alles klar. Sein Pferdeschwänzchen, die auffällig gemusterten Seidenhemden, all die offenen und verdeckten Annäherungsversuche in letzter Zeit. Uwe ist schwul. Hinrich, man kann nicht auf Dauer mit einer Lüge leben. Ich beugte mich über die Arbeit, sägte jetzt mit Inbrunst. Und ich glaube, Uwe verstand. Beim Abschied bedankte er sich, ich will nicht sagen kühl, aber Gott sei Dank schon wieder etwas abgekühlt. Obwohl sich die alte Unbefangenheit natürlich nie wieder ganz herstellen ließ, blieb unser Verhältnis trotzdem kollegial und freundlich. Alle Jahre wieder. Countdown. Weihnachten stand vor der Tür. Fass, Freitag. Ich hatte meinen Jahresurlaub angetreten. Fass. Zu einer Hängepartie im alten Stile, tagelang auf dem Sofa, sollte und konnte es nicht mehr kommen. War ich womöglich, ohne es zu merken, ein anderer geworden? Der neue Mensch? Bis Anfang nächsten Jahres jedenfalls musste die Entscheidung, Vertriebsleiter ja oder nein, gefallen sein. Besinnung und Entschluss waren gefordert. Auch in anderen Dingen, Julia zum Beispiel. Beweg dich endlich, du fauler Hund. Das Leben ist mehr als Fressen, Gassi und Glotze. Man kann nicht bloß in den Tag hineinleben. Das Leben muss einen Sinn haben. Freitag, du wirst jetzt lernen, den Pantoffel zurückzubringen. Ich mach's dir vor. So, und jetzt du. Freitag. Demonstrative, zur Schau gestellte Tatenlosigkeit. Auch das Männchenmachen klappte nicht. Als ich es ihm zeigte, ließ er mich auf Knien stehen und verließ den Raum. Dabei stellte ich es mir wunderschön vor. Ich komme abends völlig zerstört nach Hause, schließe die Wohnungstür auf, mache Licht. Und wer sitzt da im Flur und macht Männchen vor mir? Natürlich, ich lade Julia zum Essen ein. Plötzlich war mir dieser Gedanke von irgendwoher in den Kopf gestiegen. Ein großer Gedanke. Mir wurde schwindlig bei der Vorstellung. Jahresende. Unwiederbringliche Gelegenheit, endlich einen Schlussstrich unter unsere Zerwürfnisse zu setzen. Ich stellte mir vor, Julia kommt nach Hause und statt des üblichen Gekläffs und Gespringes sitzt ein ganz braver Freitag da und streckt ihr artig sein rechtes Pfötchen hin. Einladungsschreiben für den 24. Dezember, 12 Uhr. Um pünktliche Terminbestätigung wird vor allem wegen der Klöße gebeten. Letztes Jahr unser Weihnachtsstreit, das räume ich hiermit offen und selbstkritisch ein, war absolut überflüssig. Der Fehler lag eindeutig auf meiner Seite. Sie mussten klitschig werden. Der Brief fiel durch den Schlitz ins Ungewisse. Der Countdown lief. Eintrag ins Protokollbuch. Erstens, Wiederherstellung der alten Ordnung. Freitag. Zweitens, Fortführung Unterricht Freitag. Freitag, gib das sofort her. Statt meines Pantoffels zerrte das Hundevieh graues, gelbliches und rosafarbenes Papier durch die Wohnung. Teile meiner KWV-Akten. Gib es her. Es waren alte Schadensprotokolle, die Zeugnisse meines Vorlebens. Freitag hatte recht. Auch dieses Kapitel musste jetzt abgeschlossen werden. Als Sachbearbeiter bei der kommunalen Wohnungsverwaltung hatte meine Spezialaufgabe darin bestanden, wiederholt und nachhaltig beschwerdeführende Mieter zu Hause aufzusuchen, um mir an Ort und Stelle ein Bild vom Ausmaß der Schäden zu machen und Schadensprotokolle zu erstellen. Es half den Leuten ja schon, dass sich einer hinsetzte und ihnen zuhörte. Mehr konnte ich auch kaum tun. Das Einzige, was mir blieb, war grundsätzlich alle Schadensprotokolle mit Dringlichkeitsvermerk zu versehen. Für den internen Gebrauch gab es allerdings die Steigerung sehr dringlich und als höchste Steigerungsform im nächsten Jahr. Als dann der Laden zusammenbrach, war ich erleichtert. Ich empfand das als gerechte Strafe. 23. Dezember, der Vorabend. Lichtblick. Julia hatte bisher nicht abgesagt. Allerdings, sie hatte sich überhaupt noch nicht gemeldet. Unser Frauchen soll wieder bei uns sein. Nicht wahr, Freitag? Was war denn los mit mir? Nichts. Jedenfalls nicht viel. Ich hatte wieder mein altbekanntes Ball der einsamen Herzengefühl. Um ein menschliches Elementargeräusch zu hören, lachte ich in der Küche die Wand an. Eintrag ins Protokollbuch. Befriedigte mich heute ziemlich unbefriedigend selbst. Müder, später Zapfenstreich. Mensch, Freitag. Mensch. Über den genauen Hergang der Ereignisse am Vormittag des 24. kann ich nur mutmaßen. Es muss passiert sein, während ich mit Freitag die Frührunde machte. Als wir zurückkehrten, war er unruhig und lief sofort Richtung Hobbyraum. Ich folgte ihm. Mensch, Freitag. Meine Augen waren geblendet. Auf der Werkbank, unter Lametta, Silber, ein Weihnachtsgesteck. Ein Schokoladenweihnachtsmann stak darin. Ein paar Socken, eine Strickmütze und eine Karte. Ich habe dich sehr lieb, aber ich kann nicht mit dir leben, Julia. Ich erwachte auf dem Sofa. Ich hatte mir etwas antun wollen. Aber was? Querfeldein streifte ich durch die Wohnung. Julias Reisetasche fehlte und ihre Bahnkarte. Frohe Weihnachten. Richtige Stimmung wollte bei der Bescherung natürlich nicht aufkommen, obwohl ich eine Kerze angezündet hatte. Ich kann nicht mit dir leben. Das werden wir ja sehen. Das werden wir ja sehen. Dieser Satz trieb mich jetzt an. Ich packte alles, was mir wichtig war, in meinen Rucksack. Das Wichtigste? Julias Nachthemd. Ich zog es unter dem Kopfkissen hervor, wo sie es vergessen hatte. Ihr Duft war noch darin, raubte mir den Verstand. Das wäre ja gelacht. Ich ließ Freitag an dem Nachthemd schnuppern. Er hatte im Unterschied zu mir seine Sprache wiedergefunden. Und er hatte begriffen. Such, Freitag, such. Er hatte begriffen, dass es nun hinausgehen würde. Hinaus in die weite Welt. Fürchtet euch nicht. Julia saß in der Falle. Ich hatte mit Freitag in der Haupthalle des Bahnhofs Posten bezogen. Es gab keine Bank, also saß ich am Boden. Ich würde so lange bleiben, bis ich Julia gefunden hätte. Der weint ja, Mama. Das ist ja gar kein richtiger Weihnachtsmann. Das ist ein Onkel. Komm weg hier. Wenn es noch Überreste irgendeiner Ordnung in Julias Leben gab, würde sie am ersten Weihnachtsfeiertag zu ihrer Mutter nach Magdeburg fahren. Und falls sie mir entwischen sollte, dann musste sie ja eines Tages wiederkommen. Was bist denn du für ein komischer Vogel? Ich? Ich bin Vertriebsleiter. Auch nicht schlecht. Willst du einen Schluck? Vertriebsleiter Ost. Auch an den folgenden Tagen kontrollierte ich alle Züge. Aber Julia war nicht dabei. Allmählich gewöhnte ich mich an das Bahnhofsleben. Ich kannte jetzt die Stellen, wo es am wärmsten war, wo es nachts am wenigsten Zugluft gab. Und wenn Polizisten kamen, spielte ich die Rolle des Wartenden. Ich wartete ja wirklich. Na, hast du schon deine Traumfrau gefunden? So ging das Jahr zu Ende. Sag mal, kommst du vielleicht aus dem Knast? Nee, von drüben. Ach so. Willst du noch einen Schluck? Am Silvesterabend saß ich bei Alibabas 40 Räubern, während es draußen böllerte und knallte. Zumindest sahen sie so aus. Was Julia wohl dazu sagen würde. Julia, das ganze Leben geschieht auf eigene Gefahr. Am Neujahrsmorgen erwachte ich zeitig. Hinrich, was machst du hier? Drüben, im Osten, ließ ich schüchtern die Sonne blicken. Dass die sich das überhaupt noch traute. Immerhin, sie war schamrot. Hinrich, was machst du hier? Ich packte meine Sachen, zog Freitag an der Leine. Jahresende. Zeit für gute Vorsätze. Na los, komm schon. Komm. Der Zimmerspringbrunnen von Jens Sparschuh. Lobeck, Martin Seifert. Julia, Frauke Pohlmann. Strüver, Felix von Manteuffel. Boldinger, Dieter Eppler. Freitag und Sprecher, Michael Habeck. In weiteren Rollen Susanne Barth, Peter Gröger, Gerd Gütschow, Käthe Koch, Dieter Ransbach, Angelika Waller und Wolfgang Winkler. Ton und Technik Dietmar Hagen, Steffen Brosig, Günter Hess und Daniela Röder. Regieassistenz Stanka Niklaus und Christiane Klenz. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1997.